gibt eine neue Werbe-YouTube-Sendung. Ist das auch wieder eine ganze Reihe von der Bundeswehr? Wofür wirbt da die Bundeswehr oder was will die Bundeswehr damit eigentlich? Es ist gar nicht mehr die ganz neue. Die neue ist jetzt, geht es um Corona, aber sozusagen fast die neueste. Das ist eine Serie, ging über 12 Wochen, Ende 2019. Und da ging es um die Rekrutinnen. Das ist jetzt die 8. Staffel gewesen. In der ersten ging es um die Rekruten. Dann kamen so ein paar kriegerische Sachen über Mali und KSK und ein paar kleinere Sachen. Und jetzt war die Idee, die Rekrutinnen, wo es eben insbesondere dann um die Frauen in der Bundeswehr geht. Will mehr Rekrutenschicht weiblich auch erschließen oder wie ist das? Genau, also die Sprecherin des Verteidigungsministeriums meinte, mit der Serie sollen Vorurteile abgebaut werden und junge Frauen ermuntert werden. Und die Bundeswehr möchte tatsächlich ihren Anteil an Frauen steigern bei den Soldatinnen auf 15%. Da orientiert sie sich wahrscheinlich auch an anderen NATO-Staaten wie USA und Kanada, die halt einen höheren Frauenanteil noch haben. Und ja, derzeit liegt der Anteil bei 12% und ist eigentlich stetig gestiegen. Ganz schlüssig ist es nicht, warum sie diese Serie gemacht haben, weil es ist tatsächlich so, seit Frauen sich bei der Bundeswehr bewerben dürfen, steigt auch der Anteil an Frauen. Und wie hoch ist der jetzt in etwa? Der ist jetzt bei 12,8% und genau, 2007 war er noch bei 5,7% und erst seit 2000 dürfen sich ja Frauen bewerben bei der Bundeswehr. Es wurde durch ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes erst möglich. Was machen dann die Frauen da? Also mein Vorurteil wäre ja, dass Frauen als Sanitäterin oder Köchin oder sonst was da arbeiten, aber Also da geht es halt insbesondere darum, die auch als Soldatinnen auszubilden. Also bei der Serie geht es jetzt um die Luftwaffe. Und eigentlich ist es nicht besonders frauenspezifisch. Also es ist, glaube ich, ziemlich ähnlich zu die Rekruten. Und ganz spannend finde ich, dass sie das auch gar nicht geschafft haben, wirklich genug Frauen zu finden. Also in dem Trailer heißt es irgendwie, begleite 7 Frauen auf ihrem Weg in der Ausbildung, und wenn man sich die Serie dann anguckt, dann sind es nur noch 4 Frauen und 3 Männer. Also irgendwie haben sie noch nicht 7 Frauen gefunden. Und es wird aber nicht wirklich was gezeigt, wo man jetzt irgendwie sagen würde, ja, das ist jetzt besonders frauenspezifisch. Also es ist eigentlich wie die Rekruten 2.0. Es gibt in Folge 9 mal irgendwie so Tipps von Frau zu Frau. Das geht 57 Sekunden. Die Folge geht insgesamt 15 Minuten. Und den Tipp, den man dann hört, ist, dass wenn man irgendwie stationiert wird, dass man sich dann rechtzeitig einen Gynäkologen in der Nähe suchen soll. Dann gibt es noch ein Special-Video zu Frauen bei der Bundeswehr. Da werden dann die wichtigsten Fragen beantwortet zu Beauty, Hygiene, Gleichstellung und Familie. Und das ist aber auch nicht besonders irgendwie aufschlussreich. Also es geht dann 6 Minuten irgendwie um Beauty und Hygiene, also ob man sich bei der Bundeswehr schminken darf und ob man lange Haare haben darf. Dann geht es 2 Minuten um Sexualität und Familie und dann noch 2 Minuten um Gleichstellung. Und es ist aber nicht besonders informativ. Ich frage mich auch, warum sie sozusagen sich extra überlegen, sie wollen mit die Rekrutinnen Frauen ansprechen, aber in der Serie kommt es eigentlich nicht vor. Also mir kommt es jetzt nicht besonders so vor, als hätte man sich besonders überlegt, wie man Frauen ansprechen will. Und jetzt im Vergleich zu den Rekruten, werden da auch Vorschläge gemacht, wie Soldaten besser aussehen sollen oder ob sie bestimmte Ärzte suchen sollen oder sonst was beachten sollen im Auslandseinsatz so? Nee, ich habe die Rekruten auch nicht vollständig gesehen, aber das wäre mir nicht aufgefallen. Genau, ja. Also was ich ganz interessant auch finde, es war auch bei den Vorgängerserien, waren auch immer Frauen dabei, also außer bei KSK und Die Springer, weil da eben generell keine Frauen sind. Aber zum Beispiel bei Mali oder Survival wurden auch Frauen schon gezeigt als ganz normaler irgendwie Bestandteil der Bundeswehr, und jetzt sollte es nochmal irgendwie separat extra um Frauen gehen, war aber inhaltlich dann nur sehr wenig irgendwie. Und das Ganze war immer eine Viertelstunde und 10-mal oder 12-mal oder wie oft? Nee, also das war genau 12 Wochen lang. Ah. Genau, also es war echt eine ziemlich große Kampagne, hat auch 7 Millionen Euro gekostet. Immer montags bis donnerstags um 17 Uhr, wo halt auch dann viele junge Leute irgendwie auf YouTube gerade unterwegs sind. Dann samstags gab es noch manchmal so diese Special-Videos und dann haben sie natürlich auch noch auf anderen Social-Media-Kanälen auch versucht, irgendwie das zu bewerben. Snapchat und Instagram und TikTok und Facebook und halt alle sozialen Medienkanäle bespielt und versucht eben da junge Leute anzusprechen. Und wie oft wurde das dann so geschaut? Es hat abgenommen, aber das ist eigentlich, glaube ich, bei den meisten Serien so, dass am Anfang die Klickzahl am höchsten ist und es waren nicht so viele. Also es waren, glaube ich, am Anfang irgendwie rund 100.000 und beim KSK waren es halt 1,3 Millionen. Also es ist schon ein ziemlicher Unterschied gewesen und hat dann auch mit der Zeit abgenommen, das Interesse. Ich glaube, es war echt nicht so ein Erfolg. Ja. Was ich mir halt noch dann angeguckt habe, war eben in diesem Special-Video, ging es halt auch genau um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ja nur ganz kurz. Und um Mobbing auch nur ganz kurz. Aber tatsächlich sind das ja so die Punkte, wo die Bundeswehr halt gar nicht punkten kann. Also für Frauen, die irgendwie Familie wollen, will die Bundeswehr mit Kindertagesstätten und so attraktiv sein, schafft es aber nicht wirklich. Auch Betreuung von Schulkindern während der Ferienzeiten kann sie nicht wirklich abdecken. Und natürlich irgendwie, was sexualisierte Gewalt oder sexuelle Belästigung betrifft, also das wurde natürlich in den Videos nicht gezeigt, weil es eine Werbekampagne ist. Aber da wurde von der Gleichstellungsbeauftragten gesagt, so bei der Frage, irgendwie gibt es Mobbing in der Bundeswehr, wurde halt gesagt, sie hat natürlich da schon Fälle mitbekommen, aber sie geht davon aus, dass es nicht öfter vorkommt als in anderen Unternehmen. Und dann, wenn man sich den Jahresbericht vom Werbeauftragten anguckt, dann wird da eben gesagt, dass es halt schon noch irgendwie ein strukturelles Problem ist, dass es zwar Fälle gibt, wo Geldbußen irgendwie verhängt wurden oder vorzeitige Entlassungen bei sexueller Belästigung, aber dass es auch keinen einheitlichen Umgang mit Meldungen gibt und dass auch der Werbeauftragte davon ausgeht, dass es halt eine hohe Dunkelziffer gibt von Fällen, die gar nicht erst gemeldet werden. Aber das ist nicht überraschend, dass das in der Serie nicht vorkommt, weil das wäre ja keine wirkliche Werbung. Diese Rekrutinnenstaffel, die war Ende letzten Jahres und jetzt gibt es eine Corona-Staffel bei der Bundeswehr. Was wird denn da so bei YouTube gezeigt von der Bundeswehr? Das ist seit letzter Woche, also seit dem 13.04. gibt es da jeden Tag wieder um 17 Uhr eben Videos, wie die Bundeswehr im Inneren jetzt im Einsatz gegen Corona ist, also in denen sie zum Beispiel Intensivpatienten transportiert oder in Uniform für Risikogruppen einkauft, mobiles Abstrichzentrum und das ist eben wieder das Gleiche. Also es ist auch auf ganz verschiedenen Social-Media-Kanälen, also auf Snapchat haben sie irgendwie so was entwickelt, dass wenn man eben Bundeswehr-Snapchat hat und dann dieses Lens sich installiert und dann kommt jemand zu nah an einen ran, dann macht es so ein Warnsignal, also sozusagen Corona-Abstandsregeln einhalten bei Twitter und haben eben zwei Hashtags für euch gemeinsam stark und Einsatz gegen Corona und ja, versuchen da eben für sich zu werben, also ist auch immer gleich der Link, irgendwie willst du eine Karriere bei der Bundeswehr machen, dann folgt dem und dem Link und ja, und natürlich verharmlosen sie auch total, dass jetzt die Bundeswehr im Inneren tätig wird, wo ja eigentlich voll enge Grenzen gesetzt wurden und was jetzt so plötzlich immensen, also in super großen Ausmaß eigentlich stattfindet. Und was mich besonders ärgert, ist dieses Einsatz gegen Corona, weil ich mir so denke, Corona, das ist ein Virus, das ist eine Pandemie und das ist irgendwie kein kriegerischer Feind oder so. Das ist nicht das Thema der Bundeswehr, also das ist das Thema des Gesundheitssystems und da müsste man irgendwie das stärken und nicht so eine Werbekampagne machen und da noch Geld reinstecken, wo die Bundeswehr sich dann so darstellt, als wäre sie jetzt irgendwie im Einsatz gegen Corona gefragt. Also da sind MedizinerInnen und Pflegepersonal ist da gefragt und wird ja auch wahnsinnig beansprucht. Dieser Einsatz gegen Corona, das finde ich so eine Verzerrung dessen, was es irgendwie ist. Diese Staffel, die ist dann auch 12 Wochen. Nee, also da gibt es tatsächlich keine Ansage, wie lang das geht. Für euch gemeinsam stark, dieser Hashtag seit dem 1. April irgendwie im Netz und wird auf verschiedenen Medienkanälen genutzt und diese Doku-Reihe auf YouTube, die ist jetzt seit letzter Woche, eben von Montag bis Freitag, aber da gibt es keine Angabe darüber, wie lang das irgendwie geht. Und ich habe auch leider keine Zahlen gefunden, wie viel Geld da reingesteckt wird. Wir hoffen, dass es keine Bundeswehrkampagne mehr auf YouTube gibt, oder? Ja, das wäre sehr schön. Ich fürchte, dass es irgendwie die Bundeswehr das für sich entdeckt hat, trotz dem mäßigen Erfolg. Weil es ist ja mit, genau, Rekrutin war ja irgendwie schon die 8. Staffel und jetzt irgendwie noch Einsatz gegen Corona. Ich finde es auch wahnsinnig gefährlich, weil natürlich es auch verschwimmt für die Leute, für die ZuschauerInnen. Ist es jetzt Werbung? Ist es irgendwie Information, wie die Bundeswehr arbeitet? Ist es vielleicht irgendwie Unterhaltung, wie bei diesem Snapchat-Lens, wo mit dem Warnsignal, das ist ja eher so ein Unterhaltungsgag. Also es verschwimmt total, was da eigentlich stattfindet. Das ärgert mich auch besonders an diesen verstärkten Social-Media-Kampagnen, dass es natürlich eindeutig eine Werbung ist, aber es nicht so rüberkommt unbedingt.